So, wir laufen. Es geht los. Zweite Runde, Kopfzeilen-Podcast. André, was ist das hier eigentlich? Also vorneab möchte ich erstmal sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf uns, dass wir es so weit geschafft haben. Das hätte vorher niemand gedacht. Zweite Folge schon. Ich höre schon das Slow Clap aus deiner Richtung. Absolut gerechtfertigt. Es ist vom Live-Publikum. Ja. Ich hau mir kurz auf die Schulter. Warte. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ja. Kommen wir gleich zu dem Punkt, den wir letztes Mal total vergessen haben, was das Ganze hier eigentlich ist. Also eigentlich war letztes Mal ja auch der Kopfzeilen-Podcast 0.0. So. Also. Genau. Und fangen wir mal deswegen an. Hieß er auch Raute 1. Weil wir so gut organisiert sind. Genau. Und Also, willkommen zu Raute 2 vom Kopfzeilen-Podcast. Und jetzt haben wir uns gedacht, vielleicht mal so generell, zu wem gehört eigentlich welche Stimme? André. Thomas. Das hilft jetzt noch keinem weiter, weil jetzt jeder denkt, dass du André bist und ich Thomas. So, also ich bin Thomas, der andere ist André. Ja, richtig. Ich bin André und der andere ist Thomas. Und Thomas, was machst du eigentlich? Wer bist du? Erzähl mir einen Schwank aus deiner Jugend. Weißt du, damals 1900, ich studiere im Moment in Berlin, also so in den letzten Zügen, schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit und ich studiere Journalismus und Unternehmenskommunikation mit niemand Geringerem als meinem Co-Host, André Pitz. Das ist korrekt. Der auch gerade seine Bachelorarbeit schreibt, beziehungsweise so das noch ein bisschen rausschiebt, weil er gerade mit einem Bein im Volontariat steht, weil er eine Zukunft hat und ich nicht. Also, naja, im Journalismus ist es mit Zukunft immer so eine Sache. Aber richtig. Aber um hier nicht meinen Arbeitsplatz zu gefährden, verrate ich nicht, wo das sein wird. Um nicht deinen Arbeitsplatz zu gefährden? Oder schämst du dich dafür? Nein, niemals. Es ist Print. Ja, ihr habt richtig gehört. André. Ja gut, und so viel zu uns. Ihr könnt uns ja auf Twitter folgen. Das wäre eigentlich eine ganz lustige Aktion. Richtig. Macht das mal. Könnt ihr dann die Links in dem Post zur Folge auch schon in der letzten zu finden. Kann man eigentlich nicht übersehen. Und da André bestimmt auch seine Beschreibung seines Twitter-Accounts updaten wird, werdet ihr da auch rausfinden, wo er denn sein Volo macht. Scht. Mann, das sollte eine Überraschung werden. Na gut. Bleibt es ja auch. Die Leute, das ist jetzt ein bisschen Initiative. Wir machen jetzt multimedialen Kram und so in diesem Podcast. Ne? Also ihr müsst jetzt von jetzt bis zu dann, wann du das updatest, müssen jetzt unsere Zuhörer auf Schnitzeljagd gehen, wenn sie das wirklich interessiert. Ja, was ich aber bezweifle. Sämtliche Printprodukte in Deutschland kaufen und damit eine Renaissance der Auflagen einläuten. Plus eins. Plus ein, ja. Es kann ja auch sein, dass dieser Podcast irgendwann mal so riesig sein wird, dass Fans in unserem Archiv bis zu den ersten Folgen zurückklicken und dann einfach denken, warum nicht? Wir waren lange genug Fans. Genau. Genau, und thematisch, also wir haben jetzt hier, was soll der Scheiß überhaupt noch in unserer kleinen Themenliste aufgeschrieben? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir machen das mit dem Journalismus, wie wir schon gesagt haben. Wenn man was mit Journalismus macht, dann kommt da so ein gewisses Sendebewusstsein mit sich. Und ich würde behaupten, das versuchen wir hier einfach auszuleben und es einfach mal zu machen. Ohne großartiges Konzept. Also das Konzept ist, es gibt wenig Konzept bis gar keins. Aber wie auch schon in unserer grandiosen Beschreibung steht, es ist genug Platz dafür im Internet. Und warum nicht einfach mal ausprobieren? Ne? Ja, um dazu noch einen kleinen Schwank zu erzählen. Ich glaube, da schwingt bei uns beiden immer noch ein Philipp Banse mit, den wir mal 2014 auf der Republika interviewt haben für ein Uni-Projekt. indem er auch, also Philipp Banse macht ja das Küchenradio, einen der ältesten und besten Podcasts Deutschland. Und der hat da auch sehr überzeugt und sehr energisch darauf hingewiesen, dass man das bitte einfach mal machen solle, wenn man wirklich Bock auf den ganzen Journalismus-Kram hätte. Und deshalb machen wir das jetzt hier. Unter anderem. Ja, Großmeister Banse. Ja, das hat wirklich nachhaltig geprägt, diese Antwort, die er uns da gegeben hat. Hast du das Audio noch? Das habe ich, ich glaube, ziemlich sicher hier noch rumliegen, ja. Das könnte man ja jetzt eventuell reinschneiden. Vielleicht, genau. Jetzt. Batman. Ganz einfach. Wenn ich heute jemanden anstellen würde, würde ich ihn als erstes fragen, was hast du denn bisher gemacht? Hast du einen Blog? Machst du einen Podcast? Hast du mal ein YouTube-Video gemacht? Weil das so einfach ist, das mal auszuprobieren, dass ich niemanden verstehen kann, der Journalist werden will und das noch nie probiert hat. Das muss nicht toll sein. Das muss keine Millionen Zuschauer haben. Ich will aber sehen wollen, wenn ihn das so interessiert, was er mir erzählt oder sie mir erzählt. Ich schreibe so gerne. Ich interessiere mich für Hörfunk. Ich interessiere mich für Fernsehen. Dann kann ich nicht verstehen, wie heute jemand es nicht mal ausprobiert. Da würde ich ehrlich gesagt gar nicht groß weiterreden. So, ich hoffe, das hat jetzt auch wirklich so, das war jetzt so überzeugend, wie ich es gerade angekündigt habe. Wir haben es nämlich selber seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gehört, was er uns da erzählt hat. Genau, aber darum machen wir das hier jetzt. Ja, und dann können wir doch eigentlich starten, oder? In den Kopfzeilen-Podcast Nummer 2. Die große 2. Was? Die große 2. Ja, oh, mein Display ist gerade ausgegangen. So. Ja, ohne Display kann man natürlich schlecht podcasten. Ja, ohne Display kann ich vor allem nicht auf die Themenliste gucken. So, und jetzt sag doch nicht, dass wir uns hier noch vorbereitet haben. Sonst werden hier noch Ansprüche gestellt. Mein Display ist ja eh aus. So, jetzt. Heute Abend geht Dr. Who los, muss ich sagen. Und ich habe es komplett verschwitzt. Ich habe es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und jetzt bin ich eigentlich total froh, dass ich es komplett verpeilt habe. Weil jetzt kann ich heute Abend einfach mit einer Folge Dr. Who starten. Ohne jetzt ewig ewig drauf hinfiebern haben zu müssen. Ja, ey, ich hab's auch total verpasst, dass jetzt schon auch der 19. ist, vor allen Dingen. Und hab's vorhin auf Twitter gesehen, einfach so ein kleiner Eintrag von jemandem, oh ja, heute Abend hab schon Fishfingers und Custard mir zurechtgelegt und schau dann bequem die neue Staffel Doctor Who oder besser gesagt die neue Folge der neuen Staffel. Und ich bin innerlich doch schon etwas ausgerastet, wie geil das doch ist, weil ich habe auch richtig Bock. Fragt sich nur, wie man es am besten macht, ne? Also man könnte natürlich über einen VPN, habe ich mir sagen lassen, von einem Freund auf den iPlayer zugreifen und es dann direkt heute Abend noch zu einer humanen Zeit in HD genießen. Oder morgen oder im Laufe der Nacht über iTunes die Folge in HD kaufen. kann man das im iPlayer nur streamen oder liegt das auch in einer Art Mediathek bereit? Also in der Mediathek auf jeden Fall. Mindestens auch immer die letzte Folge, soweit ich weiß. So genau mit diesen Fristen kenne ich mich da bei der BBC nicht aus. Aber ich meine, dass es auch sogar einen Stream gibt. Ist ja schon geil, ne? Wie viel Uhr werden das? Ich habe mir noch überhaupt nicht überlegt. Ich hatte auch überlegt, mir irgendwie so einen Season Pass bei iTunes zu kaufen. Also wirklich einen Season Pass. Ja, was kostet der? Ich habe noch nie nachgeguckt, weil ich komplett überrascht. Ich wurde komplett überrascht, dass überhaupt Doctor Who startet. Insofern hatte ich noch nicht die Muße da. Nachzugucken. Ich kann es jetzt mal machen. Und etwas klicken auf meine Tastatur mit ins Audio einfließen lassen. Ja, also ich mal generell gesagt zu diesen ganzen Season Passes, ich fand die ja immer sehr, sehr teuer, also unbegründet, einfach nur von meiner Wahrnehmung her. Und dann habe ich mal begonnen runterzurechnen, als ich die letzte Staffel Game of Thrones geschaut habe, dass man In diesem Fall jedenfalls eine HD-Folge, die ungefähr 50 Minuten lang ist, für, weiß ich nicht, 2 Euro oder sowas bekommt. Und wenn man sich das einfach mal überlegt, dann ist es ein absolut fairer Preis für eine Stunde lang hochqualitativ, hochwertig produziertes Entertainment. Ja. In hoher Auflösung, direkt nach Ausstrahlung bereitgestellt. Nicht irgendwie mit 3 Wochen Versatz oder Monaten am Ende noch, sondern es ist direkt auf iTunes, wenn alles in seinen Bahnen läuft. Und dass es eigentlich total fair ist. Aber halt, gerade wenn man Netflix irgendwie gewohnt ist oder irgendwelche Abo-Dienste, dann verschwimmt, finde ich, schnell dieses Gefühl für einen eigentlich angemessenen Preis von Kulturinhalten generell. Ja, obwohl ich auch sagen muss, also ich leihe mir sehr oft Filme auch auf iTunes aus und gebe dann auch schon mal 4,99 für einen HD-Stream von einem sehr aktuellen Film aus. Gut, 5 Euro mache ich eher selten, aber gerade so für 2,99 oder 3,99 finde ich das total in Ordnung. Also ist auch gerade, wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten, das ist gerade, wenn ich jetzt einen Film sehen möchte und der ist irgendwo anders verfügbar, dann ist es halt toll, dass man den wirklich mit einem Klick kann man den sofort gucken, ohne vorher in die Mediathek, in die Videothek zu gehen, wenn es überhaupt noch einen in der Nähe gibt oder andere, also nautische Aktivitäten zu starten. Nautische Aktivitäten, sehr gut. Nee, aber ja, muss ich auch sagen, also gerade die 2,99, 3,99 Leihgebühr für jetzt nicht gerade die super aktuellen Filme, finde ich schon sehr fair und habe ich auch in letzter Zeit oft gemacht, wie du. Also einfach über den Apple TV schnell, ja, jetzt leihen, boom, streamt das Ding sofort los. Völlig bequem. Also frage ich mich, warum ich das nicht früher schon in der Regelmäßigkeit gemacht habe. Ja. Ja, das ist super, super angenehm geworden. Aber was mich dabei interessieren würde, also wo setzt du für dich da deine Obergrenze bei den Leihgebühren? Also bei digitalen Inhalten ist es sowieso immer, fühlt sich das für mich immer noch komisch an, von Ausleihen zu sprechen. Aber ich habe da noch nicht so den Sweet Spot festgemacht, weil ich auch noch nicht immer so das große Craving hatte, diesen Film jetzt aufs Verrecken sehen zu müssen, dass ich auch gesagt hätte, ich leihe mir den jetzt für 7 Euro aus. Bei mir liegt es so gefühlt bei, also 4,99 ist bei mir noch so das absolute Maximum, digitalen also, Film zu leihen. Grundsätzlich ist bei mir mit digitalen Inhalten ja auch so, also ich habe kein Problem, mir einen Film auszuleihen und so weiter und so fort, aber ich habe mich mit Musikstreaming-Diensten oder so konnte ich mich bisher überhaupt nicht anfreunden und ich kaufe immer noch wirklich, also entweder ich kaufe mir eine CD oder ich kaufe mir die MP3s, aber ich möchte sie dann irgendwie, weil ich finde, bei Streamen ist es auch irgendwie so ein bisschen, als würde man es leihen. Aber bei Filmen habe ich da überhaupt kein Problem mit. Und wie du schon sagst, also zum Leihen, also ja, 5 Euro ist da schon wirklich das absolute Maximum. Also ich weiß noch, ich wollte immer unbedingt Drive gucken und den habe ich mir dann sogar, weil es ihn nirgendwo zum Ausleihen gab, den habe ich mir dann für 10 Euro gekauft, weil ich den so gerne sehen wollte. Aber ich hätte ihn nicht für 10 Euro geliehen. Ja, auf keinen Fall. Also man zahlt locker im Kino mal mittlerweile, weiß ich nicht, bis zu 14, 15 Euro für eine Karte und in Anführungsstrichen leiht den Film auch nur aus. Aber da hat man eben die ganze Erfahrung drumherum noch. Also meistens natürlich mit Freunden irgendwie und im Optimalfall ist die Leinwand gut, also die Projektion und das Soundsystem. Und das hat man halt nicht, wenn man es zu Hause macht. Also dieses extra Package sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich mich da, ist es gedanklich immer noch bei mir ein bisschen so ein Sprung, den ich machen muss. Aber ich bin auch auf einem guten Weg. Ich habe auch schon, ich wollte unbedingt Harry und Sally gucken und habe den Film dann bei iTunes, ich glaube, für 14 Euro gekauft, obwohl ich ihn auch hätte leihen können, weil ich da noch nicht in diesem Mindset drin war, dass Leihen eigentlich eine völlig gute Option ist. gleichzeitig nervt es mich ja auch immer wieder, wie schlecht gewisse Bibliotheken sortiert sind oder einfach, also bei mir hat sich dadurch aber auch so ein gewisser Anspruch entwickelt, dass wenn ich einen Film gucken möchte, dann will ich ihn auch gucken können. Also das hast du ja auch irgendwie über Seiten mit Wer streamt ist, kannst du dir direkt raussuchen, wo gibt's den Film, auf welchen Portalen und wo kannst du den jetzt ausleihen oder kaufen. Und ich habe da so ein Unverständnis für entwickelt, wenn ich einen Film gucken möchte und der ist nirgendwo zu finden oder er ist nur mit deutschem Ton zu finden oder was auch immer. Also das finde ich auch ganz interessant. Also sobald man sich dann irgendwie darauf einlässt und sagt so, ja, hier, ich möchte alles leihen, ich möchte alles streamen und so weiter, dann entwickelt sich auch wiederum ein ganz anderer Anspruch an das Angebot und an die Bibliothek, die einem da zur Verfügung steht. Also ich weiß noch, wollte mal Royal Tenenbaums von Wes Anderson gucken, habe mir den ausgeliehen und habe dann gar nicht gesehen, dass er nur auf Deutsch zur Verfügung steht. Und dann habe ich mich wahnsinnig geärgert und habe ihn am Ende auch nicht geguckt, weil ich ihn im O-Ton gucken wollte. Und noch schlimmer ist es dann irgendwie bei der Amazon, Amazon Prime, Instant Prime Video oder sowas. Genau. Das ist eine ganz komische Kombination. Da ist sie, die Amazon hat ja irgendwie grundsätzlich erstmal Filme nur auf Deutsch da und wenn du Glück hast, haben sie die dann auch in der OV-Version abgelegt oder in der Originalversion mit deutschen Untertiteln. Aber anstatt das irgendwie wie bei Netflix zu machen, dass du on the fly zwischen den verschiedenen Sprachen wechseln kannst, musst du in der Bibliothek exakt den hinterlegten Film auswählen und ausleihen, der dann auch wirklich im OV ist. Also keine Ahnung, hast du dann Doctor Who in der Bibliothek abgelegt und dann noch Doctor Who OV. Und falls du da nicht aufpasst und dann leihst du dir oder kaufst du dir Doctor Who und wolltest eigentlich im Originalton gucken, dann hast du halt Pech gehabt. Und das kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. Also es ist total unübersichtlich, es kommt mir irgendwie kundenfeindlich vor und es ist ein Rückschritt gegenüber dem, was wir mit einer DVD und Blu-ray haben. Ja, richtig, genau. Es ist ein Rückschritt gegenüber dem eigentlich so mehr oder weniger schon ausgelaufenen oder gerade auslaufenden letzten physischen Medium, ja. Ja, nee, André, also, da wurde jetzt die HD-Blu-ray angekündigt. Ja, nein, ich sagte nicht generell letztes physisches Medium, sondern zeitlich auf den Zeitstrahl das letzte vor, egal. Ich kann's aber auch nicht nachvollziehen, warum sie nochmal versuchen, so eine HD-Blu-ray durchzudrücken. Also, der Markt ist einfach noch da. Aber nochmal kurz zu dem Amazon-Ding, was ich sagen wollte. Also mich regt es auch auf, deswegen bin ich auch noch kein Prime-Kunde. Also Prime-Kunde bin ich sowieso nicht, weil ich zu wenig dafür auf Amazon bestelle tatsächlich. Und zweitens, die User Experience bei dem Streaming-Dienst. Und ich glaube einfach, dass du noch nicht diese simple Auswahl hast, weil die das in ihr E-Commerce-Teil reingehuckt haben quasi. Also wenn du Royal Tenenbaums kaufen willst, dann willst du ja nicht nochmal im Eintrag selber sozusagen die Sprachspur, die auf der DVD drauf sein soll oder sonst was. Oder die PAL-Version im Vergleich zur NTSC-Version oder sowas nochmal auswählen können, sondern das Item muss klar beschriftet sein für den Kunden. Weil die meisten ja auch wenig Ahnung davon haben eigentlich. Halt, um Verwirrung vorzubeugen. Und ich glaube einfach, dass sie dieses System einfach auf die Filmeinträge auch angewendet haben. Weil du kannst ja auch, wenn du nach einem Film suchst und er ist auf Prime zugänglich, dann kommst du ja aus der deutschen Variante, also DVD-Variante, kannst du, glaube ich, auch sagen, aus diesem Menü heraus, den will ich auf Prime anschauen. Und dass diese Einträge miteinander verknüpft sind. Ja. Ja, das kann natürlich. Also ich finde, das beugt nicht Verwirrung vor, das ist genau das Gegenteil. Also ich wollte vor kurzem die vierte Staffel Homeland kaufen. Über einen Fire Stick. Und dann bist du da im Amazon Store und suchst nach Homeland und kriegst dann da dreimal Homeland ausgeworfen. Und man kriegt diese Artikel natürlich nur in großen Coverbildern vorgelegt und die Beschriftung ist dann immer schön spärlich, weil es soll ja alles schön aussehen. Und dann sitzt du da und kriegst erstmal ein bisschen schwitzige Hände, weil dann musst du auch wirklich die richtige Version kaufen, weil wenn du das aus Versehen OV mit deutschen Untertiteln oder so kaufst, dann, ja, Pech gehabt. Ja, das ist halt für O-Ton-Freunde wie uns wahrscheinlich eher verwirrend als für in Anführungsstrichen normale Kunden. Die suchen dann nach Homeland und gehen auf den ersten Sucheintrag und das ist Homeland Deutsch. Dann sind sie da. Gut, aber dann habe ich hatte es auch schon mal, dass meine Mutter mich angerufen hat und mich gefragt hat, wie sie den Homeland wieder auf Deutsch stellen kann. Das ist ja alles Englisch und noch dazu war ihr Fortschritt beim Gucken auch komplett weg, weil das auch unterschiedlich getrackt wird. Also du kannst die deutsche Staffel Homeland bis Staffel Folge 5 gucken, aber die englische Staffel Homeland ist dann immer noch bei Folge 0. Und insofern klärt das irgendwie die Verwirrung auch nicht auf, finde ich. Ja, ist ein kompliziertes Thema. Einig sind wir uns da wahrscheinlich, dass da bei Amazon noch ziemlich viel falsch läuft in der Richtung, was User Experience angeht. Ja, aber jetzt kommen wir mal zur Klammer. Und zwar habe ich hier iTunes offen mit Doctor Who Season 9. Ja. Gibt es zu kaufen in der HD-Version für 32 Euro, 31,99 Euro. Der Season Pass. Nein, Moment. Jetzt startet die 10. Staffel, oder? Ich krieg's schon gar nicht mehr zusammen. Nein, das ist die 9. Staffel. Ja, ja, klar, aber die jetzt startet. Ja, das ist die 9. Staffel. Okay. Du kommst auf die 10. Staffel. Ja, ich sag's ja, ich krieg's nicht mehr zusammen, keine Ahnung. Also hier steht nicht explizit Season Pass, aber hier steht Doctor Who Season 9 und dann 32 Euro. Also ich denke mal gucken, was Standard Definition kosten würde. 26,99. Ja. Ja, ich kenne die, ich kenne mich da auch noch nicht so genau aus, weil ich es eben, wie gesagt, noch gar nicht so oft genutzt habe. Aber ich glaube, also wenn du jetzt diese Staffel kaufst, dann kriegst du die erst, wenn die vollständig verfügbar ist. Und Season Pass beschreibt eben sowas, dass die Folge direkt nach Ausstrahlung verfügbar gemacht wird und du sie dann auch kriegst. Sehe ich aber jetzt hier auch nicht. Naja, mal gucken. Was mich gerade nämlich abgelenkt hat, ist, es gibt hier auch bei iTunes ein dreieinhalbminütiges Video, A Look Back at Season 8 of Doctor Who. Ein Season 8 Recap quasi. Das muss ich mir wahrscheinlich auch nochmal angucken. Ja, das ist da oft dabei, bei den iTunes-Staffeln. Ich weiß nicht, ob die auch auf den DVDs immer mit drauf sind oder ob das so iTunes spezielle zusammengeschusterte Videos quasi sind. Aber das sehe ich oft, dass solche Videos dann dabei sind. Irgendwie, was geschah in der Staffel vorher oder was geschah in Teil 1 dieser Filmreihe. Sowas eben. Du hast mir erzählt, dass du auch Narcos angefangen hast zu gucken. Ja. Das etwas, ja, ich weiß nicht, ob es gehypt ist, aber doch sehr gut besprochene neue Stück Serie, das Netflix jetzt veröffentlicht hat, über ja, das Leben und den Aufstieg Pablo Escobars. Ja, das mit dem Hype ist sowieso so eine Sache, die bei Netflix-Serien noch sehr schwer einzuschätzen ist, weil das noch einfach sowas tatsächlich Neues ist, dass ein Streaming-Anbieter Serien produziert. Also erstens eigene Serien, die dann auch noch auf einem sehr hohen Level geschrieben, gedreht und so weiter sind, also produziert werden, mit namhaften Leuten und die dann auch von der Kritik gelobt werden. Und allein dieser Umstand ist sowas Besonderes, dass um die reine Existenz des Faktes, dass Netflix eigene Sachen macht, schon ein genereller Hype entsteht, unabhängig von der Serie, würde ich behaupten. Ja, es ist für mich auch immer schwer, irgendwie aus meiner Twitter-Bubble rauszugucken und zu sehen, wie es dann im tatsächlichen Leben gehypt ist oder auch nicht. Also ich sag mal, meine Twitter-Timeline scheint es gut zu finden. Ja, ey, und Filterbubble Berliner Nahverkehrshaltestellen sagen auch, Narcos kennt jeder. Genau. Also Netflix schiebt echt viel Werbung dafür. Wie sie schon zu Daredevil so ein bisschen angefangen haben, wo ja auch am Alex wochenlang ein riesiges einige Stockwerke überspannendes Plakat rumhing. Das war jetzt ein bisschen genereller Kommentar zu Netflix noch. Narcos, ja. Wie du schon gesagt hast, über den Aufstieg und das Leben von Pablo Escobar und eines DEA-Agents, also DEA, die wie Drug Enforcement Agency der USA, ja, die sich so um Drogendelikte eben kümmern. Also vielleicht kurz eingeschoben, ich habe jetzt bis zur vierten Folge geguckt, du bist zur dritten. Genau. Also ich sag mal moderate Spoilerwarnung, denn wir wissen selber noch nicht so viel. Richtig. Und also ich fand es bis jetzt sehr ansprechend, weil es allein vom Format sowas komplett anderes ist. Also die Serie wird quasi von einem Voice-Over des DEA-Agents zusammengehalten. Also er erzählt von Ereignissen, die stattgefunden haben, und erzählt das so ein bisschen auch aus seiner Perspektive, wie er das erlebt hat, warum das eine zum anderen geführt hat. Also es fühlt sich schon sehr, sehr dokumentarisch auch an. Auch unterstützt, als wäre das irgendwie auch unterstützt durch immer wieder eingespielte echte Aufnahmen oder echte Fotos, die ja dem Ganzen eine gewisse Glaubwürdigkeit verleihen. Ja, richtig. Und also es wirkt so ein bisschen wie so eine schauspielerisch nachgestellte Dokumentation, wie sie irgendwie sehr oft auf N24 oder sowas gebracht werden. Nur ohne Hitler. Bis jetzt ohne Hitler. Hey, man weiß nie, wie viele Folgen gibt es? 10 bis jetzt? Du meinst, Hitler könnte noch. Nein, Thomas, falsch. Also Hitler gibt es in Episode 3. Würde namentlich genannt. Wirklich? Ja. Nämlich der Flugzeugschmuggler. Der Nazi mit dem Hakenkreuz auf dem Arm. Stimmt. Steht mit Pablo Escobar draußen und kifft erstmal eine Runde. Und sagt irgendwie, wie war das denn? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Bringt auf jeden Fall einen Hitler-Vergleich. Also Hitler ist abgedeckt. Hitler für diese Folge haben wir durch. Wie heißt nochmal dieses Gesetz, dass eine Unterhaltung immer nach einer bestimmten Länge immer bei Hitler enden muss? Das müsste doch Moore's Law sein, oder? Ich google das schnell. Das war dumm, weil das Moore's Law natürlich dieses das ist, Ding das, ist. Das Gesetz, dass sich die Anzahl der Transistoren in CPUs in 18 Monaten immer verdoppelt. Genau, so sieht's nämlich aus. Wovon ich rede, ist Godwin's Law. Ja, genau. Und dieses Gesetz beschreibt die Wahrscheinlichkeit, die nämlich immer größer mit zunehmender Dauer eines Gesprächs wird, dass ein Nazi-Vergleich fallen wird. Also allein, dass sowas wissenschaftlich betrachtet wird oder zumindest pseudowissenschaftlich, ist schon ziemlich geil. Aber gut, ja, können wir dann einreichen zu Studienzwecken. Unser Gespräch hier. Wo war ich? Ja, genau, also der Stil der Serie. Und er wechselt halt immer die Perspektiven, also einmal die Seite von Escobar, dann die Seite des DEA-Agents. Und es ist sehr viel untertitelt, weil die Serie zu großen Teilen in Kolumbien spielt. Was spricht man in Kolumbien? Spanisch. Und sí. Cerveza. Das habe ich immer bei diesen Serien, immer wenn da irgendwie jetzt da Spanisch drin vorkommt, dann legt man sich selber irgendwie so ein bisschen sowas Spanisches zu. Also keine Ahnung, das hatte ich auch, bei Assassin's Creed Black Flag oder so. bei Unity, das spielt ja in Paris und dann haben die ganze Zeit irgendwelche, haben die in der Synchronisation und so immer wieder französische Begriffe einfließen lassen. Und während ich das gespielt habe, hatte ich dann auch so ein paar, so einen französischen Schlag in meinem Ausdruck. Aber. Arthur et un perroquet. Nee, aber es gefällt mir sehr gut, dass sie das so untertiteln. Also man hätte es natürlich irgendwie, man hätte natürlich auch so sagen können, so, ja, die sprechen jetzt Spanisch, aber wir lassen sie erstmal Englisch sprechen, damit man das leichter verstehen kann. Aber ich finde, dadurch zieht es ja noch mehr in die Geschichte rein und es wirkt eben noch eine Ecke glaubwürdiger, weil die eben tatsächlich Spanisch sprechen. Ja, ich finde es vor allen Dingen, also ich bin ja generell kein Freund von untertitelten Sachen. Oder was heißt untertitelten Sachen, das kann man so generell nicht sagen, aber von Filmen, wo ich Untertitel einschalte, weil ich nicht gut genug Englisch kann, für die Tonspur zum Beispiel, dann schaue ich mir eigentlich meistens gleich die deutsche Tonspur an, weil ich es hasse, etwas lesen zu müssen, was sich am unteren Bildschirmrand befindet und dadurch große Teile der schauspielerischen Performance verpasse einfach. Also so geht's mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich finde es immer relativ anstrengend, einfach das parallel zu machen. Genau wie du schon sagst, weil man switcht immer hin und her zwischen den Untertiteln und zwischen den Schauspielern an sich. Und das ist generell, finde ich, auch ein Problem, weil selbst wenn ich das Englische komplett verstehe oder wenn ich das, also wenn man mir zum Beispiel einen deutschen Film geben würde und den deutsch untertiteln würde, dann bräuchte ich die Untertitel ja nicht. Aber ich werde trotzdem hingezogen zu dieser Untertitelleiste und lese trotzdem mit. Also ich finde es immer sehr anstrengend, sowas mit Untertiteln zu gucken. Das macht es auch bei Narcos irgendwie, das ist eben so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen finde ich es klasse, dass sie es auf Spanisch gelassen haben. Aber da ich dem Spanischen nicht mächtig bin, muss ich leider die Untertitel lesen. Macht es sehr schwer, die Serie zu gucken und gleichzeitig was zu essen. Das stimmt. Worauf ich aber hinaus wollte, nochmal, ist, dass mich das erstaunlicherweise in Narcos kaum stört, dass es so gemacht wird, weil es eben einfach diesen Stil einer Quasi-Dokumentation nochmal unterstreicht. Ja. Also es trägt zur Authentizität einfach bei. Ja, das stimmt. Also von daher kann ich es bei Narcos auch verzeihen, dass sie es so gemacht haben. Oder beziehungsweise nicht nur verzeihen, sondern ich finde es sogar gut, dass sie es so gemacht haben. Richtig, ja. Was ich auch gehört habe, ist in der letzten Folge Kino Plus, dass ich glaube, es ist der Schauspieler, der Pablo Escobar spielt. Er ist ein Brasilianer und in Brasilien spricht man ja kein Spanisch, sondern Portugiesisch. Ja. Was dann ja tatsächlich unterschiedliche Sprachen sind. Und er hat nur für diese Rolle Spanisch gelernt. Ja, gut. Also ich habe nichts gemerkt. Ja, ist mir als Experte auch gar nicht aufgefallen. No hablo español. Aber das muss ich sowieso sagen, ne, dass der DEA-Agent aus den USA nach Kolumbien geht und selber kein Spanisch kann. Das ist ja schon ein bisschen fahrlässig. Alter, willst du dem jetzt irgendwie, also, nein, der bringt Freedom, Mann. Ja, nein, der hat auch echt einen wunderschönen Pornobalken, also da will ich ihm auch gar nichts absprechen. Das haben die sowieso alle. Das war, nö, also, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach diese Überheblichkeit irgendwie, Überheblichkeit ist das falsche Wort, einfach die Situation. Also er spricht ja davon, dass sie als DEA-Agents in Miami irgendwie dafür gefeiert wurden, wenn sie mal 1 Kilogramm Haschisch hochgehen lassen haben. Und plötzlich kommt diese Kokswelle, schwappt so über sie herüber und sie stehen plötzlich völlig machtlos da, quasi entwaffnet. Und die einzige Möglichkeit ist eben zum Beispiel sowas, was er macht, Richtung Quelle zu fliegen sozusagen, koste es, was es wolle. Also es war damals einfach diese Situation, wir können damit nicht umgehen, also müssen wir jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen was versuchen. Was mir auch wirklich gut gefällt in der Serie ist, einfach die Tatsache, dass es eben, also du hast ja schon gesagt, es wird sehr viel mit Voice-Over gearbeitet und das ist der Blickpunkt quasi von diesem DEA-Agent. Und die Geschichte von Pablo Escobar wird dadurch immer sehr distanziert erzählt. Also man hat irgendwie nicht so wirklich tiefen Einblick in seinen Charakter. Man schaut immer so von der Perspektive dieses DEA-Agents auf Escobar drauf. Und das finde ich insofern sehr angenehm, weil sich die Serie dadurch auch nicht rausnimmt, irgendwie anmaßend zu sein und sagen, wir können jetzt irgendwie die Gefühlswelt von Pablo Escobar ausbreiten oder so, sondern wir erzählen das, was Pablo Escobar quasi für alle sichtbar getan hat. Und wenn wir dann einen Charakter entwickeln wollen, dann machen wir das eher auf Seiten von diesem DEA-Agent. Und da haben sie irgendwie eine ganz schöne Brücke quasi geschlagen. Und was auch beide Schauplätze sehr interessant macht. Also den DEA-Agent an sich, dem zu folgen und dann einfach diese wahnsinnige Aufschießgeschichte von Pablo Escobar. Ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Klar, in der Staffel werden sie den Stil ja wohl von Anfang bis Ende durchziehen. Wäre komisch, wenn nicht. Ja. Und ich bin gespannt, wie sie das in Staffel 2 machen, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob das auf Dauer nicht zu anstrengend wird. Also nicht sowas zu produzieren, sondern auf Zuschauerseite dem weiter in der Art und Weise zu folgen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie innerhalb der ersten Staffel, ja, wie gesagt, wir sind beide noch mittendrin, können da jetzt gar nichts zu sagen, aber die beiden Charaktere, den Agent und den Escobar, auf einer Handlungsebene auch näher aneinander bringen, also im Sinne von, dass sie aufeinandertreffen, sehr wahrscheinlich noch nicht, aber auch örtlich sich näher kommen sozusagen und dann in einer zweiten Staffel das mehr als klassisches Drama dann aufziehen können. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber das Spekulation, weiß ich nicht. Also ich habe nur gelesen, dass Netflix irgendwie 2 Tage, nachdem sie Narcos freigeschaltet haben, gleich die nächste Staffel bestellt haben. Ja. Das scheint sowieso deren Taktik zu sein. Also die Resonanz in den ersten Tagen nach Freischaltung ihrer eigenen Serien analysieren und darauf auf Basis dieser Daten entscheiden, machen wir weiter. Also House of Cards hat sehr schnell zum Beispiel Nachbestellungen bekommen. Ich glaube, genau nach der zweiten Staffel hat man sogar 2 oder 3 Staffeln auf einmal in Auftrag gegeben. Gut, wären sie dumm, wenn nicht. Und wo war es denn? Oh, was gibt's denn alles noch? Ich krieg schon gar nicht mehr. Ja, Narcos ging sehr schnell. Gleich der Auftrag für die 2. Staffel. Was ist ja auch das Ding, das machen ja auch diese Technologien einfach so also möglich, direkt dieses Zuschauerfeedback zu haben. Also ich meine, es ist ja nicht so, es ist ja so wie auch diese Analytics-Besessenheit, die du entwickeln kannst, wenn du auf YouTube Videos hochlädst und Google gibt dir dann die ganze Analytics raus und du kannst genau sehen, wann schalten Leute ein, zu welcher Sekunde klicken sie weg. Und das wird Netflix wahrscheinlich genauso machen können. Ja, und das machen die auch. Da machen die auch kein Geheimnis draus. Die Frage ist nur, wie lange sowas gut gehen kann. Also man sieht es ja dann bei YouTube, in welche Richtung sich das bewegt. Und das ist in sehr vielen Fällen von sehr erfolgreichen YouTubern keine inhaltliche Qualität. Gut, dann hast du natürlich aber auch den Unterschied, dass du bei YouTube erstmal grundsätzlich nicht bezahlst. Ne? Also, das stimmt. Da ist ja, die YouTuber setzen dann ja auch wirklich darauf, Werbung schalten zu können. Und dadurch wird es auch manchmal sehr plakativ und sehr, ja, stumpf. Aber Netflix hat die Kohle ja quasi schon. Ne? Also es ist ja, du bezahlst ja quasi auch die neue Staffel Narcos, auch wenn du sie gar nicht anguckst. Insofern habe ich bei Netflix dann nicht so die Angst, dass das passieren wird. Ja, also im Moment ist da ja auch kein Qualitätsabfall irgendwie abzusehen, auch in Eigenproduktionen, die sie fahren. Es ist ja auch ganz abgefahren. Ich habe ja einen Artikel drüber gelesen. Die produzieren ja haufenweise Kindersendungen, also irgendwelche animierten Sachen und Zeichentrick und sowas, die dir wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen sind, wenn du durch das Portfolio gesurft bist. Aber ja, das machen die in einer so krassen Breite, dass Eltern quasi gar nicht anders können, als zu abonnieren. Damit die Kinder endlich mal die Fresse halten, ne? Ja, also der Tonus des Artikels war quasi, Netflix hat so ein breites Angebot für Kinder, was exklusiv ist, also was sie nicht noch weiter an Sender lizenzieren oder am Ende auch noch auf DVD pressen oder sowas, sondern es gibt es nur auf Netflix. Und wenn das Kind plötzlich nicht mehr Glücksbärchis 3000 gucken kann, dann wird das Kind sauer. Und das ist tatsächlich eine Taktik von Netflix. Kinder. Und dann wächst das Kind natürlich mit Netflix auf und die Wahrscheinlichkeit wird größer, dass Netflix auch später für das Kind, wenn es dann selber in das entsprechende Alter kommt, Abonnent von Netflix wird. Stufe 4, Profit. Ja, genau. Was mir allerdings bei Narcos auffällt, ist, es ist bei mir nicht so ein Binge-Watch-Ding. Also, keine Ahnung, ich hatte ja Breaking Bad jetzt irgendwie viel zu spät, aber endlich mal angefangen und habe das irgendwie, ich habe 5 Staffeln innerhalb von 10 Tagen oder so durchgebraten. Das hab selbst ich noch nicht geschafft. Und ich habe schon extrem viel durchgebinged. War eine gute Woche, würde ich sagen. diesen Sog entwickelt Narcos bei mir überhaupt nicht gerade, muss ich sagen. Also ich habe das, diese 4 Folgen habe ich im Laufe einer Woche geguckt, immer mal dann, wenn ich so Lust hatte. Macht die Serie nicht schlechter. Ich finde es gerade mal sehr angenehm eigentlich, dass man mal so eine Serie hat, die einen nicht immer quasi mit einem Cliffhanger dazu zwingt, sofort die nächste Folge anzuwerfen. Naja, das ist sowieso das Angenehme an den Netflix-Serien. Also ich habe auch noch nicht alle geschaut, aber... Wie bitte? Verrat's nicht weiter. Dass ja eben anerkannt wird, dass du die Hoheit über das Programm hast und man deswegen nicht mit Cliffhangern oder sowas überhaupt, also man muss überhaupt nicht damit arbeiten, um den Zuschauer bei Stange zu halten, weil er sowieso da ist, sozusagen. Es gibt keine Konkurrenz in dem Sinne. Keine Aufmerksamkeitskonkurrenz, wie bei klassischen Kabelfernsehsendern in den USA wahrscheinlich. Ja, obwohl der Second Screen, also der ominöse Second Screen, ja, wahrscheinlich trotzdem auch bei Netflix. Also ich denke ja, schon, nein, also die Aufmerksamkeit. Aber das Second Screen ist doch was ganz anderes. Nee. Es ist immer so eine Definitionssache. Also ich persönlich definiere Second Screen für mich einfach quasi, du hast einen zweiten Bildschirm bei dir, zum Beispiel das Smartphone oder das Tablet, was darauf stattfindet, ob es auch tatsächlich zu dem Programm relevant ist oder du einfach nur auf Facebook rumlungerst, das ist wiederum eine andere Sache, aber es ist in jedem Fall ein Second Screen. Ja, klar, aber dann ist es doch trotzdem egal, also ob es jetzt ein Cliffhanger ist oder nicht, spielt ja dann keine Rolle, weil du, ob du nun weiterschaust oder nicht, den Second Screen benutzt. Also hat der überhaupt eine Auswirkung darauf? Nein, ich meinte nur einfach auf deine Aussage hin, dass man ansonsten dass man die alleinige Aufmerksamkeit Netflix schenkt. Ja, in dem nein, Moment. Okay, das ist klar. Ich meine nur, du brauchst nicht den Cliffhanger in einer Folge, um den Zuschauer dazu zu zwingen, darauffolgenden Woche nochmal einzuschalten. Das ist nicht mehr nötig. Und das ist zum Beispiel bei House of Cards zu sehen. Also die arbeiten in gewissem Maße auch noch damit. Aber nicht mehr so extrem, finde ich, wie es bei anderen Dramaserien auch gerade vorangeht, wie Breaking Bad zum Beispiel. Bei den Comedies erst recht nicht. Und jetzt Narcos eben, also gar nicht, in den Folgen, die ich gesehen habe. Es ist einfach eine sehr gut durcherzählte Geschichte, die dich durch die Qualität bei Stange hält, aber eben durch die fehlenden Cliffhanger und so weiter, nicht diesen, ja, wie du schon sagst, diesen Binge-Watch-Sog erzeugt. Ich muss das jetzt am Stück durchgucken, weil oh mein Gott, es wird immer intensiver. Das wird auch eine ganz harte Nummer mit Doctor Who. Ich bin es eigentlich schon gar nicht mehr gewohnt, eine Serie zu gucken, ohne sämtliche Folgen direkt auf Abruf zu haben. Und sich jetzt Woche für Woche durch Dr. Who zu arbeiten. Und wenn da mal eine Doppelfolge kommt. Es ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Ja, ich habe das auch schon. Na, was hat. Nö, ist doch gar nicht so lange her. Es war im Februar, März, als ich Better Call Saul geschaut habe. Was ja auch in Deutschland über Netflix ausgestrahlt wurde. Und es da auch nur Woche für Woche eben nach US-Fernsehausstrahlung die neue Folge gab. Und. Sonst, glaube ich, war das letztes Jahr Doctor Who erst. Ja. Ja, Doctor Who ist auch so die einzige Serie, für die ich mir das antue. Ja, das stimmt. Gibt wenig, wo ich mich darauf nochmal irgendwie einlasse. Ist generell so eine Sache, wenn ich eine neue Serie beginne, dann überlege ich mir das ganz genau. Und eines der Kriterien ist eben, die Serie wird automatisch attraktiver, wenn sie schon abgeschlossen ist. Ja, weil du es einmal einem kompletten Satz durch binge-watchen kannst. Ne? Richtig. Also ich mag es nicht, zwischendrin eine Pause zu machen. Ich sehe das auch hier. Ich benutze hier das grandiose Tool watched.li, ist die Domain und gleich der Name des Services, wo ich so ein bisschen meine Serien tracken kann, welche Serie habe ich bis wohin geschaut und so weiter, was halt ganz praktisch ist, wenn man gerade irgendwie zur Unterhaltung mehrere Sitcoms gleichzeitig schaut oder sowas, wo nicht so viel Aufmerksamkeit vonnöten ist. Aber da sehe ich es auch. Ich habe da einige drin, wo ich mittendrin einfach aufgehört habe, weil ich hatte keinen Bock mehr drauf, Woche für Woche warten zu müssen, sondern habe dann einfach neue Serien angefangen, wo ich wusste, da gibt's schon ein Ende. Ja, es ist interessant, wie sich das halt so verschiebt. Das ist ja auch, dadurch ist ja auch diese ganze, man hat ja immer auch so von Lagerfeuer Phänomen oder Wirkung gesprochen, wenn sich dann Woche für Woche die Leute für eine Serie oder für eine Sendung vor dem Fernseher versammelt haben. Und heute ist das überhaupt nicht mehr, will man genau das Gegenteil. Man will das still für sich in seinem eigenen Pace durchgucken und bitte alles auf einmal. Ja, und es machen auch immer mehr. Also eine Freundin von mir, die eigentlich gar nicht so digital unterwegs ist, hat auch ein Fire TV jetzt zu Hause stehen und fängt an, auch Serien durchzubingen. Und war vorher halt eisenharte Verfechterin von, ich schaue jede Woche meine Serie. Und das löst sich jetzt komplett auf bei ihr auch. Ja, ich sehe das auch bei meinen Eltern. Also meine Mutter hat jetzt auch angefangen, zum Beispiel Homeland hat sie durchgeguckt oder Lost oder so. Und das auch in einem Tempo. Es hat nichts mehr von einer Folge pro Woche, sondern direkt mehrere Folgen in einem Tag. Finde ich spannend, wie sich das wirklich durch alle Generationen jetzt auch zieht und wie sich der Medienkonsum verändert. Ja. Ja, und apropos Medienkonsum, boah, jetzt kommt der Übergang. Er hat sich leise angeschlichen und jetzt schlägt er zu. Und zwar im neuen Sender-Trailer von den Rocket Beans ist ein Ausschnitt zu sehen, wo sie den Webvideopreis gewinnen. Und die Kommentatorenstimme sagt sowas in der Richtung wie alle sagen, die jungen Leute gucken nur noch Webvideos und kein Fernsehen mehr. Dass doch aber irgendwie beides funktioniert, zeigen die Rocket Beans. Ja, die ja also mit ihrem Twitch-Stream also ein klassisch lineares Programm anbieten. Kann man gar nicht anders beschreiben. Und da wollte ich nämlich zu sprechen drauf kommen. Da ist ja jetzt total der virale Hype-Kasper durchs Dorf gerannt bei denen. Kann man so sagen. Hast du das mitbekommen mit dem André Schirle-Interview? Ja, das André Schirle. Wie hieß die Moderatorin? Ich war Sophia. Dann haben sie der Sophia den André Schirle hingesetzt, der ja um jetzt auch nochmal, damit das alle mitkriegen, deutscher Nationalspieler ist. Und Fußball. Und Deutschland hat, Spoilerwarnung, letztes Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen. Für alle, die Spielaufnahme noch nicht auf ihrem Videorekorder geschaut haben. Das war aber für die Sophia komplettes Neuland, diese Information. Und da sie anscheinend wieder Fußball guckt, noch sich für die Weltmeisterschaft interessiert hat, und auch keine Ahnung hatte, wer André Schürrle ist. Gut, jetzt muss ich dazu sagen, hätte man mir den Typen vor die Nase gesetzt. Wäre auch nie im Leben drauf gekommen, dass er Nationalspieler ist, weil ich die Gesichter nicht kenne. Aber Sie haben ihn halt zum Interview dahingesetzt und ihr dann aber gesagt, er sei Call of Duty Pro Gamer? Oder welches Spiel? Richtig, ja. Und haben ihr dafür einen Wikipedia-Eintrag ausgedruckt von Christian Schmiel, seines Zeichens ehemaliger großer deutscher Counter-Strike-Spieler. Und haben sie damit das Interview führen lassen auf der Grundlage. Und der Schirle hat eigentlich auch echt ganz gut mitgespielt, ne? Ich muss ja wirklich sagen, ich konnte mir das nicht komplett angucken, ne? Ja, es ist ein extrem hoher Fremdschämenfaktor am Start. Ich hab die erste Minute geguckt und dann habe ich bis zum Ende geskippt, wo sie dann das aufgelöst haben, aber ich konnte mir dieses Mittelding, das konnte ich mir nicht, also das, da ist man die Schmerzgrenze erreicht. Weltmeister, voll gut. Kann man mal machen, ne? Und aber das ist schon echt lang her. Also das war vor einem Monat oder sowas. Das war halt Teil von so einem Event, was die Rocket Beans gemacht haben zum Beta-Release vom neuen Call of Duty. Was ist das? Advanced Warfare 2? Oder ich Black weiß, Ops 3? Black Ops 3 war es. Ich verliere den... Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, es war Black Ops 3. Und da haben die halt ein großes Start-Event zugefahren mit Unterstützung eben von Activision, für die auch der Schirle als Werbegesicht auftritt. Und der war eben auch dort zu Gast. Und man, so wie ich das mitbekommen habe, haben die eigentlich auch ziemlich gut vorher damit geworben, dass der Fußball-Weltmeister zu Gast ist. Und dann halt trotzdem jemanden zu finden, der es im Sender nicht mitbekommen hat, fand ich ziemlich gut. Aber ja, wie gesagt, das ist ein Monat her und das Video lag eigentlich auch schon länger auf dem Rocket Beans Channel rum. Also kurz danach eigentlich. Und das ist jetzt vorgestern, ja, so richtig. Also hat richtig explodiert, ne? Es ist ja, auch ganz clever von den Rocket Beans, dass sie angefangen haben, Highlight-Videos rauszuschneiden und auf YouTube zu stellen. Weil wie du schon, das ist sowieso intelligent, ja. Wie du schon eingangs gesagt hast, die betreiben ja wirklich einen fast nur einen linearen TV-Sender auf Twitch, der mich halt zum Beispiel, ich gucke da nie rein. Also ich gucke die Rocket Beans sehr gerne, aber ich habe mich inzwischen so auf On-Demand eingestellt, dass es für mich immer ein zu großes so muss ein Nervfaktor ist, mich irgendwie darauf einzustellen und dann irgendwann diesen Twitch-Stream einzuschalten, wenn ich zum Beispiel Kino Plus gucken möchte oder so. Von daher hätte ich das auch nie im Leben mitbekommen, wenn sie es nicht irgendwie nochmal als Highlight-Reel rausgeworfen hätten. Und ja, ich finde es aber schön. Es freut mich auch für die Boden, dass sie dadurch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Dadurch fischen sie mit dem André Schirle natürlich auch, was die Zuschauerschaft angeht, ein bisschen an neuen und Gewässern mit Leuten, die eher Fußball- und sportaffin sind. Also es hat sogar jemand bei meiner Timeline in Facebook geteilt, der überhaupt keine Ahnung hatte, wer die Rocket Beans sind. Also das war, ich finde es zum einen echt eine total schöne und sympathische Aktion und zum anderen auch wirklich clever, weil du damit auch ein neues Publikum erreichen kannst. Ja, auf jeden Fall. Und das Video ist halt innerhalb von kürzester Zeit, hat es irgendwie an den 600.000 Views gekratzt oder tut's gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. An einem Samstag, 19. September. Ja, aber also wer da vor allen Dingen alles drüber geschrieben hat, ja, ich habe es so ein bisschen im Reddit verfolgt, da haben die so eine Presseschau quasi die User zusammengetragen. Also es fing irgendwie an mit so diesen üblichen mehr oder weniger journalistischen Portalen, also T-Online und GMX und Web.de, die haben es alle drauf gehabt. Dann sprang es irgendwie auf NTV hat man es gezeigt, Welt.de hat da einen kleinen Text drüber gehabt. Und dann habe ich sogar gesehen auf Twitter, wie der Patrick Neumann von der dpa die Sophia angetwittert hat und meinte, yo, ich schreibe gerade eine Meldung darüber und hat halt irgendwie noch eine Nachfrage gestellt, die ich schon vergessen habe. Und durch die dpa-Meldung ist es halt quasi überall hingekommen. Also irgendwie Kölner Express und schieß mich tot, ja, bis in die kleinste Provinzzeitung rein. Und dann war sie irgendwie beim Sat.1 Frühstücksfernsehen zum Interview, wurde von N24 befragt zu den Dingen. Wie weit einen das bringen kann, wenn man einfach nur keine Ahnung vom Fußball hat. Das macht ja, das gibt mir ja persönlich Hoffnung. Genau, ja. Das macht mir auch Hoffnung. Das ist einfach so dieser Funken. Man kann auch ohne Fußballwissen überleben. Vielleicht sogar besser als andere. Ja. Also. Und der beste Kommentar, den ich dazu eigentlich gelesen habe, zu diesem Video im Rocket Beans Subreddit, war: Ja, naja, aber man muss ja schon sagen, also ohne Schirle wäre der ganze Kram doch völlig unlustig gewesen. Nein, echt? Also, hätte sie sich einfach mit einem Foto von ihm unterhalten können. Den kompletten Faktor, wenn man den kompletten Faktor rausnimmt, der das Interview lustig werden lässt, ist es nicht mehr lustig? Wow. Das sind die Medienprofis im Reddit. Was willst du machen? Truth Bomb. Absolut. Nee, aber ja, also mich freut das auch echt, weil ich die Kerle und Damen da sehr sympathisch finde. Und ich gucke auch echt ab und zu noch in den Stream rein. Also was heißt noch? Die Rocket Beans haben mich dazu überhaupt gebracht, mal wieder ein bisschen linearer zu schauen. Also ich schaue gerne Kino Plus irgendwie jeden Donnerstagabend, wenn nichts irgendwie anderes gerade ansteht. Oder gerade irgendwie solche Events, ja, wenn die günstig liegen, dann lasse ich die einfach nebenbei laufen. Also ich verwende da nicht meine ganze Aufmerksamkeit drauf und lasse das Fullscreen vor mir laufen und mache nichts anderes, sondern das läuft dann auf dem iPad und es liegt neben mir. Aber ich nehme sowas gerne mit, aber halt in dem Fall auch größtenteils nur aus Interesse, was sind die Bohnen noch so machen, ja, weil man auch merkt, dass sie halt langsam ihren Rhythmus gefunden haben und die Qualität der Produktionen steigt und ist einfach geil mit anzusehen. Ja, auf jeden Fall. Aber also ich kann mich trotzdem, also am Anfang habe ich immer noch in den Stream reingeguckt, jetzt ist es bei mir eine reine YouTube-Kiste geworden, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, finde ich. Auch sowas wie Kino Plus, ich entscheide lieber selber, wann ich es gucke. Also für mich ist, wenn es dann auf YouTube landet, ist es für mich festes Ritual. Ich stelle das iPad in die Küche und wenn ich mir was zu essen mache, dann gucke ich dann über die Tage versetzt langsam Kino Plus durch. Und das finde ich aber auch so herrlich, weil du eben so selbstbestimmt immer dann die Medien konsumieren kannst, wenn du es willst. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei Kino Plus, das ist ja sowieso nur eine Aufzeichnung, die läuft, ist ja keine Live-Geschichte. Und da verpasst man jetzt auch irgendwie an Interaktionen nichts Großes oder sowas, wenn man da selber Bock drauf hat. Ja. Und also ich meine, ich lass mir nicht irgendwie von Sendezeiten jetzt meinen Abendablauf diktieren. Ich sag ja, wenn es passt, dann schaue ich's, ja, dann entscheide ich mich bewusst dafür, dann schaue ich das jetzt. Also in gewissem Maße so Pseudo-on-Demand. Aber tatsächlich, dass ich denke, oh, jetzt muss ich langsam nach Hause hier, weil Kino Plus fängt gleich an. Das habe ich nicht und das wird es auch nie wieder geben. Die Zeiten sind vorbei. Das ist doch vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswort zu unserer großen Streaming- und On-Demand-Folge, wie sich das jetzt hier so entwickelt hat. Ja, es hat sich so rauskristallisiert, ne? Ja, aber ist doch schön. Dann haben wir eine erste Themenfolge aufgenommen, ohne es selber geplant zu haben. Hast du noch irgendein Schlusswort? Boah, also, ja. Und dann möchte ich noch danken meiner Oma, meinen Guppies, die ich 2 Wochen lang besessen habe. Nein, oh Gott, nicht mal 2 Wochen. Doch, es waren ungefähr 2 Wochen, glaube ich. Hast du sie umgebracht? Ja. Hier, noch etwas Salz zu eurem Futter. Nee, na, es war sogar so ähnlich. Also es gab mehrere Guppies, die mein Vater und ich in einer spontanen Reaktion mal gekauft haben, weil wir dachten, Fische wären jetzt geil. Und die hatten sogar Namen, irgendwie sowas wie Arnold, also von Schwarzenegger, und Verona von Feldbusch und sowas. Also was ich mir dabei gedacht habe, keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, wer ist, weil es waren Guppies. Ist jetzt nicht so, als ob die eine eindeutige Musterung hätten. Und auf jeden Fall wäscht mein Vater dieses frisch gekaufte Aquarium. Also es war nur ein Glaskasten, so mit Pumpe und so, das war nicht notwendig. Auf jeden Fall wäscht er es sehr gründlich mit Waschmittel aus, weil es hat ja schon jeder angefasst da in diesem Fischmarkt, nenne ich es jetzt einfach mal. Darf ich mal? Und das muss jetzt sauber werden. Und er hat das Waschmittel nicht ordentlich ausgespült? Ja, also ich sah schon so, als er das ausgespült hat, das schäumt ja doch noch. Willst du nicht nochmal? Nee, das geht schon, das ist schon gut so. Oh, ihr seid ja brutal. Wenige Tage später haben sich die Fische gedacht, auf dem Rücken schwimmen finde ich jetzt bequemer. Und dann haben wir quasi Genozid an einer Guppi-Horde mit Arnold und Verona Böhm. Eine Schule. Fische sind in Schulen unterwegs. Ey, was weiß denn ich? Sollen die Fische doch zurück in den Horst gehen? Boom, Callback zur ersten Folge. Ein Fischhorst. So hätte ich dich hier nicht eingeschätzt, ne? Naja, ich sag ja, so aktiv war ich daran ja gar nicht beteiligt. Ich habe halt nur meinem Vater dabei zugesehen. Ich habe nur bei zugesehen und so. Ne? Ich habe ja gar nicht selber zugeschlagen. Ja, die Fische sind die Treppe runtergefallen. Das haben wir gerne. Ne? Also jetzt sich da so rausreden. Nee. Zugucken ist genau. Nee. Das hättest du aufhalten müssen. Wie alt warst du da? Ja, nee, ich sag, die Fische sind nur die Treppe runtergefallen. Ist nichts passiert. Ein tragischer Unfall. Ja, ein tragischer Unfall. Und genau wie die Fische beenden wir jetzt diesen tragischen Unfall namens Kopfzeilen Podcast Nummer 2. Das Experiment wird weitergehen. Du bist ja fies. Naja, ich bin halt realistisch. Ja gut, dann mach jetzt Ende. Ja, Klappe zu, Fisch tot.